darf euch vorstellen, die Hinterwald AIDS Band. Unser Egozentriker und Diktator Franz Müller. Mr. Hinterwald. Uwe Imbe. Am Bass. Milva Grotraut. Am Schlagzeug, er wird von jedem Tag zu Tag besser. Der Bruder, Thomas Hahn. Beim Liedgesang. Nach langem Umherirren haben wir ihn endlich gefunden. Mr. Snoid! Durch kaltes Licht. Die Ratten umschwärmen diese Quellen, denn etwas anderes gibt's hier nicht. Mein Weg ist weit, meine Kohle alt. Ich fühle mich einsam in diesem Häuserwald. Bitte schick mich nicht nach Haus, denn dort kenn ich mich nicht mehr aus. Die Menschen angeschnurrt, kalte Nächte unter Brücken. Meine Straße führt durch die Einsamkeit, um keinen Menschen zu begegnen. Zu viele kreuzen meine Wege. Durch kaltes Licht, einen anderen Weg gibt's für mich nicht. Ich brauch jetzt etwas Ruhe in der Reise durch die Ewigkeit. Wie es ausgeht, weiß kein Mensch. Wirre Gedanken in dieser weiter durch kaltes Licht, einen anderen Weg gibt's für Ich muss weiter, weiter durch kaltes Licht, einen anderen Weg gibt's für mich nicht.